Abschnitt 24 aus Francesco Petrarca, Sonette, übersetzt und ausgewählt von Karl Streckfuß. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Sonett 187. Wenn Phöbus taucht ins Meer den goldenen Wagen, in Nacht die Luft und meinen Geist zu hüllen, dann treibt mich's, um des Busens Angst zu stillen, des Himmels Sternen meinen Schmerz zu klagen, der Leidenmenge, die mein Herz ertragen, such ich dem Seelenlosen zu enthüllen, die Welt und Amorn und des Schicksals Willen, mich selbst und Lauren zürnend anzuklagen. Die Ruhe flieht, des Schlafes Schwingen weichen, der Morgen trifft den Seufzern mich und zähren, den Augen zugesandt vom wunden Herzen. Aurora kommt dann, um die Nacht zu scheuchen, doch nur die Sonne, die mir Lust und Schmerzen gebiert, kann Linderung meiner Brust gewähren. Ende von Abschnitt 24.